Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 5678 111. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 5678 111. Ihr Lieben, herzlich willkommen bei Domian, heute ausschließlich im Radio bei 1 Live. Wir haben wie immer freitags eine Freithemennacht, eine offene Talk-Radio-Show. Und wenn ihr mit mir reden wollt, könnt ihr gerne machen. Telefonnummer 0800 5678 111, freie, eine kostenfreie Telefonnummer. Und wir haben auch eine kostenfreie Faxnummer 0800 5678 110. Ich bin gespannt auf euch. Erster Anrufer. Ein ganz junger Mann, 12 Jahre alt, und der heißt Jan. Hallo Jan. Hallo Domian. Noch nicht müde? Nö. Nö. Also ich kam gestern leider nicht mehr durch zu dem Thema Schockmomente. So war unser Thema gestern. Ja. Genau. Und ich wollte mich erstmal der Katharina von gestern anschließen und dir sagen, dass du eine ganz tolle Sendung machst. Dankeschön. Und, sehr nett. Sehr nett von dir. Ja. Und jetzt wollte ich zu meinem Thema kommen. Ja. Also ich war letztes Jahr mit einer Jugendgruppe der Diakonie weg. Ja. Und wir waren in Österreich, im Salzburger Land, ein Ort, der heißt Flachau. Aha. Und in Flachau gibt es eine Sommerrodelbahn. Aha. So auf Plastik sowas, ne? Auf Plastik? Nee, das ist eine, die obere Hälfte ist aus Metall. Aha. Die untere Hälfte ist so aus so grün gefärbtem betonähnlichen Untergrund. Ach so. Mhm. Und da wird man dann mit so Schlitten hochgezogen. Mhm. Und dann geht's halt erstmal auf diese Metallbahn und runter. Und dann stand. Wie weit ist diese? Wie lang ist die Bahn, die man runterfahren kann? Diese künstliche Schlittenbahn? Weiß ich nicht mehr. Also. Also man fährt schon eine ganze Weile. Es ist eine lange, lange Strecke. Ja. Ja. Also. Okay, du warst also 200, oben. 200 Meter oder so. Ja. Und dann bin ich da eben runter und an manchen Stellen steht dann so Schilder, mhm, wo drauf steht Bremsen. Da hatte ich wohl eins übersehen. Bin dann in so eine nach oben gehende Kurve, wie eine Halfpipe, mhm, bin ich dann so reingefahren und dann auf diesen betonähnlichen Untergrund. Mhm. Da hatte ich auch kurze Sachen an und dann hatte ich tiefe Wunden am rechten Knie und am rechten Ellbogen. Ach, du bist auf diesem Beton da verunglückt? Ja. Also umgekippt oder wie? Ja. Bei einer recht hohen Geschwindigkeit wahrscheinlich. Ja. Was, wie, ich habe das nicht verstanden. Da steht Bremsen Sie oder Bremsen. Ja. Wie soll man denn bremsen? Mit den Füßen? Oder sind da Spezialschlitten, mit denen man bremsen kann? Ja, das sind so ähnlich wie dieser Plastikbox für den Schnee. Ah ja, kenne ich. Wo man hinten so einen Hebel zieht. Ja, ne? Mhm. Genau. Wow, dann bist du auf den Beton geknallt. Ja, und also das waren recht tiefe Wunden. Und dieser Schockmoment war eigentlich, als ich das registriert habe, was da passiert ist, mhm, und diese Wunden gesehen habe. Also du lagst flach auf dem Beton, sahst die Wunden, wie das Blut da rausspritzte, mhm, und das war der Schock. Ja, das und also das war schon recht unten. Mhm. Dann habe ich diesen Schlitten genommen, habe mich dann nach unten geschleppt. Mhm. Und dann hat mich dieser Betreuer, der war im Auto da, hat mich auch gleich ins Krankenhaus gefahren und das, mhm, wurde dann noch behandelt. Ist es genäht worden sogar? Nee, das konnte man so machen. Desinfiziert und verbunden, ja, und so. Also war aber nichts gebrochen. Nee. Gott sei Dank, ne? Mhm. Wie lange warst du denn da schon in Urlaub, als das passiert ist? Also wir waren 3 Wochen weg und das war, glaube ich, in der 2. Woche. Mhm. War die letzte Woche denn noch ganz okay für dich, oder? Ja. Ja. Bist du dann nochmal gefahren, trotz verbundener Beine? Nee, wir waren da nur einmal. Ach so. Also wir waren in so einem benachbarten Ort, was ein, ja, nennt sich der, waren wir in so einem Jugendhaus. Also kann ich gut verstehen, wenn man auf einer Betonplatte knallt, volle Kanne vom Schlitten fällt, ist das schon ein ganz schöner Schock. Es hätte ja auch schlimmer ausgehen können, du hättest ja auch was brechen können oder so, mhm, ne? Ja. Aber das muss ich dazu sagen, ich würde da jederzeit nochmal mitfahren. Ehrlich? Also, ehrlich? Ja. Mutig. Finde ich eigentlich auch gut, wenn man das auf dem Standpunkt stehen, auch viele Skiläufer, wenn die sich mal was gebrochen haben, ich fahre weiter Ski, ne? Mhm. Sonst, wenn man dann zu ängstlich ist, dann wird das wahrscheinlich nie wieder was geben mit dem Skilaufen oder mit dem Schlittenfahren. Genau. Ja, Jan, Schön, dass du durchgekommen bist und dass wir nochmal haben reden können oder dass wir jetzt haben reden können. Und hörst du die Sendung noch oder gehst du jetzt ins Bett? Also ich höre so lange wie möglich noch im Radio mit. Und das hat sich leider etwas später in den Ferien ergeben, dass ich mitgekriegt habe, dass, also ich hatte, glaube ich, in den Sommerferien schon mal reingeguckt, aber dann so gleich weitergesetzt, Entschuldigung. Ja, ist ja nicht schlimm, ich sepp ja auch so rum. Wie? Und? Und dann habe ich halt auch so Bekannte aus so einer Newsgroup, die haben ICQ und da hat der mir dann so geraten, guck doch mal WDR oder hör uns live. Domian, der hat recht interessante Themen und so. Echt? Ja. Und findest du die Themen interessant? Ja, also in Winterferien werde ich so oft wie möglich wieder Domian haben. Das ist ja toll. Ehrt mich sehr, freue ich mich wirklich. Ist natürlich in der Woche normalerweise schlecht, ne, wenn du in die Schule musst. Genau. Jetzt diese Woche waren Ferien, morgen ist Samstag. Aber ich weiß, dass in der Nacht von Freitag auf Samstag sehr viele junge Leute immer bei uns sind, im Radio oder auch im Fernsehen. Kann ich mir vorstellen. Dann sind wir heute nicht, die dann ausschlafen können. Lieber Jan, alles Gute und hoffentlich passiert dir sowas nicht nochmal, ne? Okay. Tschüss. Tschüss. 0800 5678 111, das ist hier meine heiße Nummer ins Studio. Kostenfrei für euch. Telefon, Fax 0800 5678 110. Wir haben eine freie Themennacht. Das heißt, ihr könnt euch bei mir melden, wenn ihr mit mir reden wollt. Egal über was, ob es was Profanes ist, von Dieter Bohlen bis, von Bohlen bis Feldbusch. Ne? Kommt jetzt ungefähr hin. Von B bis V, von A bis Z. Ines ist dran. Ines ist 34 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo Domian. Ines. Hallo, ich grüße dich. Ja. Ja, also ich höre deine Sendung, also ich komme hauptamtlich aus Berlin. Ich höre schon. Ich, ja. Sofort. Ich hat's aber ins Bergische Land verschlagen. Von der Großstadt ins kleine. Das geht gut, von Berlin ins Bergische. Das ist total geil. Geil? Ja. Wo wohnst du denn im Bergischen? Na, ich wohne in Falkenhof, also in Lindlar heißt ja. Und das ist ein ganz verschlafener, schöner Ort. Ja. Aber doch, also wie ich hörte, das ist Dorf, fragte meine Mutter dann aus Berlin, sind denn da auch Gehwege? Und das fand mein Mann, also mein jetziger Mann, total witzig, weil der hat mich eben hierher gelockt. Ich wollte fragen, wahrscheinlich hat die Liebe dich dahin gezogen. Genau, na, wir haben uns kennengelernt, also eigentlich zu einem nicht so tollen Anlass, da hatte ich mich eigentlich auch gestern versucht anzurufen. Also unser Thema ist jetzt nicht Berlin-Lindlar. Nee, unser Thema ist eigentlich auch so ein bisschen Schock, aber auch Wunder eigentlich alles. Ja, erzähl. Ja, ich hatte im Januar 98 die Diagnose Krebs, da war ich 30 Jahre alt. Oh, was für ein Krebs? Gebärmutterhalskrebs, Karzinom in situ hieß der Teil. Also hochentwickelter? Es war ein Karzinom. Also ich habe richtig so einen tollen schwerbeschädigten Ausweis und grüne Teil, ne? So 50%. Ja, und ich bin auch leider ein bisschen vorbelastet. Also mein Vater ist gestorben, war ich 11 Jahre, an Magenkrebs. Meine Mutter hatte ein paar Jahre später auch Gebärmutterhalskrebs, aber die war älter und die hat sich dann halt total operieren lassen. Und weil ich erzählen wollte, ist, dass ich also damals auch, wenn ich auf die Ärzte gehört hätte, im Prinzip mit 30 in die Wechseljahre gekommen wäre, weil die mir empfohlen hatten, nach dieser OP, wo sie eigentlich nicht gleich diesen Tumor gefunden haben, sondern die haben da so eine Konisation, heißt das, gemacht, da wird erstmal nur so ein Gewebeabschnitt abgenommen, weil die nur eine Vermutung hatten, weil ich zu jung war ja für Krebs. Und in diesem Abschnitt war erst nichts drin und dann haben sie es eingeschickt in eine Charité in Berlin damals. Und da wurde dann histologisch nach 3 Tagen festgestellt, dass also ein Karzinom in situ, also erste Stufe von Krebs ist. Und ich halt. So, und da haben die dir wahrscheinlich geraten zu einer Totaloperation? Genau. Ja. Und ich habe natürlich auch erst unter Schock gesagt, na klar, mach ich. Ja. Und hatte damals, lange, lange, weil ich habe eine 11-Jährige, also jetzt ist er 11 Jahre, damals war meine Tochter, also 1990 genau zur Wende, weil ich bin ein Ossi-Kind auf Deutsch, da ist mein Kind geboren, meine Tochter, und die haben eben gesagt, in Anbetracht dessen, sie werden ja Oma und vorbelastet, ist es besser, wenn ich mich operieren lasse. Und ich habe mich natürlich auch erst... So, jetzt sagen die, jetzt hat man so also eine schlimme Diagnose gehört, da hat man ja den Schock erstmal wirklich weg, ne? Wenn man das von einem Arzt gesagt bekommt. Na, ich muss Ihnen sagen, ich lag ja nur im Krankenhaus und ich habe das von so einem Ärzte-Geschwader gehört, der war im Prinzip so ein älterer Herr und so ein Schlepptor kam und ich hatte ja 2 Tage vorher erfahren, ist alles okay, ne? Mhm. Also die hatten ja nichts gefunden und sie werden dann entlassen und 2 Tage später kamen die dann und also... So, jetzt hört man das. Dann hat man den ersten Schock. Dann sagen die, das Beste ist oder wir empfehlen ihnen eine Totaloperation. Wie haben die das empfohlen? Sollte das relativ schnell gemacht werden? Ja, 6 Wochen später. So, ich gehe mal jetzt davon aus, so wie du das Gespräch eingeleitet hast, dass du die nicht hast machen lassen. Nee, weil ich bin jetzt nämlich schwanger. Warum hast du die damals nicht machen lassen? Ja, weil ich habe mich also sehr schwer getan. Ich habe selber mit in der Zeit in Herzberge gearbeitet, also zu dem Zeitpunkt noch mit geistig behinderten Menschen. Und habe also 6 Jahre bei der Lebenshilfe gearbeitet und so und habe auch Schichtdienst und weiß also, was auch psychische Sachen ausmachen können. Und ich habe gesagt, wenn die mir jetzt die Gebärmutter entfernen, da ich immer ganz doll Kinderwunsch noch hatte. Mhm. Ne? Gut, das kann ich verstehen. Aber nimmt man auf der anderen Seite ja nicht doch Ärzte sehr ernst, die sagen, wir müssen alles rausnehmen, um ein Überleben zu gewährleisten. Ja, ich habe liegt das dann nicht doch schwerer, wenn man das hört von den Ärzten? Doch, das ist mir sehr, sehr schwer gefallen. Ich habe wohl in der Zeit Tagebuch geschrieben und habe auch gesagt, wenn ich ganz viel Zeit habe, werde ich das mal veröffentlichen, weil es schon echt witzig ist, die Story im Nachhinein. Was hat dich denn letztendlich dazu bewogen zu sagen, nein? Hast du auch Auskunft von anderen Ärzten oder vielleicht von Heilpraktikern? Ja, also ich war in Buch, da ist ein spezieller Facharzt gewesen. Mhm. Ich war in Wirschow in Berlin. Gab es Ärzte, die dir auch gesagt haben, lassen Sie es nicht machen? Na, sagen wir so, die haben gesagt, alle, sie geben mir das nicht schriftlich. Aber der Arzt halt in Buch, das war ein Facharzt, da war gerade in diesem Monat im März, also ich hatte Termin, Im Februar sollte ich die Total-OP gemacht kriegen. Mhm. Ende Februar war das. Und die haben gesagt, ich soll also es machen. Mhm. Vom Krankenhaus. Ich hatte einen Termin, richtig, um wieder reinzukommen. Aber gab es denn einen, den du sehr ernst genommen hast? Einen Arzt, der gesagt hat, nein, machen Sie es nicht? Nee, ich habe eigentlich in erster Linie mich selber das erste Mal ernst genommen. Das müssen wir festhalten. Das ist ja schon eine große Besonderheit. Alle Ärztekapazitäten in Berlin, Charité, hoch angesehenes Krankenhaus, haben gesagt, das müssen wir rausnehmen. Das ist zu gefährlich. Ja, Du hast aber so auf dein Gefühl, das ist ja schon sehr verrückt. Und hast ja, ich hatte damals über die Lebenshilfe so eine Weiterbildung, das hieß Heilung durch Bewegung und Musik. Und da kannte ich eine Frau, habe kennengelernt, die war, und die hatte ich ja Jahre nicht gesehen. Und die fiel mir ein in dem Moment. Und die rief ich an und sagte, ich brauche von die Antworten. Ich will jetzt endlich nach 30 Jahren auf meinen eigenen Körper mal hören und möchte einfach wissen, ob es richtig ist. Was hast du dann quasi als Therapie gemacht? Wir haben uns jede Woche 1 Stunde getroffen, dann hat die mit mir im Prinzip Gespräche geführt und über Musik und über Bewegung, über Malerei, hat die dann mit mir rauszufinden versucht, ob mein Körper denn bereit ist, diese Gebärmutter loszulassen. Weil ich habe gesagt, weil die Ärzte konnten mir alle nicht garantieren. Verstehe, das war jetzt das Einzige, was du gemacht hast? Und ich bin zu lauter Ärzten gegangen und der Arzt im Buch, der letzte Arzt eigentlich vor der OP, ich hatte ja einen OP-Termin, meinetwegen Montag und war Freitag beim Arzt. Und der hat gesagt, also es gibt eine Zeitschrift über Zervixkarzinom, war im Februar rausgekommen. Mhm. Ich hätte also nicht früher kommen dürfen, weil in dieser Zeitung steht genau drin über diese Karzinom, das war eine ganz fette Zeitung. Sag mir mal, was die Ärzte gemacht haben. Nein. Haben die jetzt noch eine Chemotherapie mit dir gemacht? Nichts. Keine Chemotherapie, keine Strahlentherapie, gar nichts. Du hast nur deine Gespräche geführt mit der Dame, die du gerade erwähnt hast. Genau, und ich habe versucht, diesen Krebs, den Kampf. Also das ist ja wirklich eine ganz, ganz irre Geschichte. Man muss aber sehr vorsichtig sein, dass Leute, die vielleicht jetzt zuhören und eine ähnliche Diagnose gestellt bekommen haben kürzlich, es ist nicht immer so. Und es ist wirklich ganz individuell. Nee, ich habe ganz doll gehabt und das Karzinom war halt 1,8 mal 2,5 Millimeter. Mhm. Und dieser Arzt hat mir gesagt, dass sie Erfahrungswerte haben, dass ab 3 Millimeter, wenn der Tumor an irgendeiner Stelle 3 Millimeter gewesen wäre, hätte auch er mir zu einer Total-OP geraten. Dieser Arzt im Buch. Du hast dann irgendwann einen Nachuntersuchung machen lassen und das ist ja, alle 3 Monate. Ich bin in Kontrolle seitdem, alle 3 Monate lasse ich einen Krebs ab. Und alles ist in Ordnung? Und jetzt bist du schwanger? Und jetzt bin ich schwanger im 4. Monat. Spektakulär. Und nee, das Geilste ist, dass der Mann des Kindes, der Vater, den habe ich auf einer onkologischen Nachsorgekur kennengelernt. Aha. Der hatte auch Krebs. Und der ist aber auch hoffentlich gesund. Und der hatte noch ein Hodgkin-Lymphom. Ja. Also das ist eigentlich hammerhart. Und der hatte richtig Chemo-Hämmer gehabt. Aber dem geht's jetzt auch gut. Und dem geht's super. Und sie haben uns eigentlich beiden in Köln, also ich bin ja, wie gesagt, vor einem Jahr dann hergezogen, weil er ein Jahr nach Berlin getingelt ist. Und dann im Prinzip haben wir entschieden, also ich ziehe her aufs Dorf oder aufs Land und werde hier ganz doll glücklich. So, und da wünsche ich euch wirklich alles Glück für euer Glück. Mhm. Liebe Ines, das ist eine tolle Geschichte. Also wie gesagt, die ist nicht exemplarisch. Ne? Da dürfen keine anderen Leute sich unbedingt ein Beispiel annehmen. Nee, ich bin auch immer zu Ärzten gegangen, habe mich beraten, auch bevor ich jetzt schwanger geworden bin. Ich wünsche dir und deinem Mann und deiner Familie von Herzen alles Gute. Mhm. Und alles Gute jetzt für die Schwangerschaft und dann für dein neues Kind. Dankeschön. Alles Liebe, auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss. 0800 5678 111. Diese Nummer hat gewählt. 17 Jahre alt Jennifer. Guten Morgen. Hallo. Jennifer. Ja. Um was geht's? Es geht um einen Freund. Ich hab seit einem Jahr einen Freund und der hat jetzt vor ungefähr 4 Monaten hat er Diabetes bekommen. Wie alt ist der? Der ist 22. Ja. Und wusste man nicht, was das ist, und er hatte dann innerhalb von 4 Tagen hat er 14 Kilo auch abgenommen. Mhm. Und der Arzt wusste nicht, was es ist, obwohl er auf Diabetes auch spezialisiert ist. Und ich bin total aufgeregt. Ach, erzähl einfach drauf los. Aber dann haben die Ärzte oder der Arzt das doch diagnostiziert? Dass der hat es dann nicht, der wusste das dann gar nicht. Der wusste es gar nicht. Wir sind dann irgendwann, weil es uns dann gereicht hat, weil der Marcel dann überhaupt nicht mehr laufen konnte. Ich wollte fragen, was hat denn der? Genau, was hat denn der für Krankheitssymptome und Anzeichen gehabt? Ja, der hat immer gekotzt und alles Mögliche. Der hat getrunken ohne Ende. Der ist dann sofort wieder auf Toilette gerannt und hat das dann wieder ausgepinkelt. Und wenn er gegessen hat, das ist auch nicht lange drin geblieben und alles. Und wer hat es denn dann rausgekriegt, dass er Diabetes hat? Ja, wir sind dann irgendwann samstags, weil wir das echt nicht mehr aushalten konnten, weil das war nicht mehr auszuhalten, weil er konnte nicht laufen und er ist ständig auf Toilette gerannt und der Arzt meinte nur, das wäre wahrscheinlich eine Magenverstimmung, und er meinte dann auch eine Magenspiegelung zu machen und wenn wir dann nicht mehr, dann sind wir halt zum Notarzt gefahren und der hat Marcel dann sofort ins Krankenhaus überwiesen und die im Krankenhaus haben gesagt, weil er hatte Zucker über 1000, normaler Zucker ist 100, um die 100 rum und bei 500 fallen die meisten schon ins Koma und so. So, jetzt ist das im Krankenhaus in dieser Notaufnahme quasi, hat man das rausgekriegt, was er hat. Das war vor einem Jahr. Das war vor 4 Monaten. Nee, vor 4 Monaten. Du bist ein Jahr seid ihr zusammen, ne? Ja, so war's. Wie hat sich denn jetzt euer Leben seitdem verändert? Das Schlimmste ist, es geht ja noch weiter. Er ist dann 3 Wochen im Krankenhaus gewesen, ist rausgekommen und es war alles in Ordnung und so. Und er hat sich anfangs auch echt dran gehalten. Jetzt, weil es war echt das Schlimmste, was jetzt Diabetes gibt. Der muss sich jetzt immer spritzen, nach jedem Essen, egal was er isst, der muss immer sich spritzen danach. Und wo spritzt er sich hin? In den Bauch? In den Bauch rein. Ja, das macht er selbst? Ja. Ja, ja, und das hat er dann nach einer Zeit, hat er das nicht mehr gemacht. Echt? Er hat nicht mehr richtig drauf geachtet. Er hat es zwischendurch zwar noch gemacht, aber er hat nicht mehr drauf geachtet. Und dann ist das jetzt letzte Woche Samstag, hat er was getrunken gehabt und ist dann halt nach Hause gekommen und war dann total fertig, war dann auch nicht mehr ansprechbar hier und ist dann wieder ins Krankenhaus gekommen, mit Krankenwagen und alles Mögliche. Und dann war er halt im Krankenhaus und er sollte eigentlich erst Dienstag rauskommen, dann haben sie noch länger drin gelassen, oder er sollte eigentlich dann heute rauskommen, Freitag. Aber gestern wurde ich dann angerufen und da wurde mir dann gesagt, dass Marcel in eine andere Klinik überwiesen wurde, weil er auf einmal Zuckungen bekommen hat und alles Mögliche, und sie wussten halt noch nicht, was los ist. So, wie geht's Ihnen nun heute ganz aktuell? Ja, er hat einen Schlaganfall gekriegt. Ein Schlaganfall? Ja. Mit 22 Jahren? Ja, der hat, weil als Folgeerscheinung von der Zuckererkrankung oder als Begleiterscheinung? Ja, weil er sich nicht richtig drum gekümmert hat. Wir wissen es nicht genau, warum. Wie geht's ihm denn jetzt? Jetzt im Moment, er ist jetzt auf der rechten Seite gelehnt. Seine Beine und sein rechtes Bein und sein Arm. Warst du heute bei ihm schon? Ja. Und sein Gesicht gelähmt, die rechte Seite, und er kann nicht reden. Er kann überhaupt nichts sagen. Also ein Wort hat er gesagt, das heißt, also ich. Ich? Mhm. Ja, und also du hast ihn auf der Intensivstation besucht. Heute oder gestern? Gestern und heute. So. Und heute, gestern habe ich das alles noch nicht so richtig realisiert. Mhm. Weiß ich nicht. Hat dich erkannt, ne? Er hat mich erkannt. Er versteht auch alles, was man ihm sagt und so. Er kann nur nicht antworten. Mhm. Er kann nichts sagen. Und, heute, als ich auf die Intensivstation gegangen bin und dann bin ich halt da reingekommen und dann war er halt an den ganzen Schläuchen angeschlossen und hatte dann auch noch so einen Schlauch in der Nase und ich fand, dass das alles schlimm aussah und so. Ja. Und hast du denn? Dann wollte Marcel reden, der wollte unbedingt mit mir reden und so. Und dann hat er auch angefangen zu weinen, weil er nicht reden konnte. Und es macht einen so, es hat mich so, ich weiß nicht. Ja, das ist natürlich sehr schlimm, wenn man seinen Freund so leiden sieht und so dort liegen sieht. Ja, es hat sich jetzt mit der Lähmung hat sich das jetzt ein bisschen gebessert. Nur mit dem Reden noch nicht. Da ist noch gar nichts. Nun ist es ja auch alles ganz, ganz frisch erst vorgefallen. Ja. Und ich weiß von, ich habe einen Bekannten, der ist ein bisschen älter, der hat so etwas auch gehabt. Mhm. Und der konnte, es war genauso wie du es gerade beschrieben hast, der konnte auch fast überhaupt nicht reden und war auch gelähmt. Mhm. Und so ungefähr nach einem halben Jahr war der wieder fast hundertprozentig hergestellt. Er ist in so eine Reha-Klinik gekommen, der musste richtig sprechen lernen. Ja, ab Montag fangen die das auch an, dass er da spricht, dass da so eine Sprachtherapeutin kommt. Und die Chance ist ja bei ihm, dass er ist ja so jung. Ja. Dieser Schlaganfall ist ja im Krankenhaus passiert, ne? Ja, im Krankenhaus. Das ist ja auch noch was Gutes in diesem Unglück, dass die sofort haben, was ein Unternehmen können, einschalten können. Ja, Der ist auf dem Flur, der wollte geradezu. Gerade sich eine Zigarette rauchen gehen und ist dann auf dem Flur zusammen und hat dann einen Anfall gekriegt. Und erst wusste man nicht, dass das halt ein Schlaganfall war. Dennoch, er war direkt in ärztlicher Obhut und Versorgung und das Schlimmste ist sicherlich verhindert worden. Ja. Das ist schon sehr, kann ich mir schon gut vorstellen und nachvollziehen, dass das für dich jetzt sehr, sehr schlimm ist. Hast du mit seinen Eltern auch schon gesprochen? Ja, ich wohne mit Marcel zusammen. Ach, du wohnst mit Marcel? Zusammen mit ihm bei seinen Eltern. Ach, zusammen bei seinen Eltern. Ja. Das heißt, das Verhältnis ist gut. Ja. Mhm. Die haben sich ja mit den Ärzten auch schon gesprochen. Was sagen denn die Ärzte? Ja, haben die ich bin mit meiner Mutter, weil die waren dann halt schon im Krankenhaus, weil ich habe das erst später erfahren. Mhm. Und dann ich wusste nicht, wie ich da hinkommen sollte und alles Mögliche. Und ich war über eine ausgeflippte in der Wohnung und ich habe eigentlich keinen Kontakt mit meiner Mutter gehabt. Und dann habe ich halt meine Mutter angerufen und die hat mich dann glücklicherweise dann, das ist in Münster Klinik, Nähe Münster Hiltrup, da ist er hingeliefert worden und da sind wir dann hingefahren. Haben denn die Ärzte was zu deinen Schwiegereltern in Anführungszeichen gesagt? Ja, die wissen jetzt nicht im Moment, die können nicht sagen, ob die Stimme und das Gelähmte, ob das einfach so wiederkommt, das können die nicht sagen. Kann man natürlich hundertprozentig auch noch nicht sagen. Nein, die wissen auch nicht genau, weswegen das jetzt passiert ist. Er hatte, im Hirn hat er irgendwas verstopft gehabt, ich komme da jetzt. Aber die werden jetzt wahrscheinlich ihn ganz, ganz toll und ausführlich untersuchen. Ja. Ich finde ganz wichtig jetzt, Jennifer, dass du zu ihm hältst, dass er weiß, dass du da bist und dass er auf dich bauen kann. Ja. Denn der braucht jetzt sehr viel Kraft, vor allen Dingen jetzt auch für die Reha-Klinik, für all das, was er jetzt wieder von unten, von vorne lernen muss. Aber ich bin ganz optimistisch und hoffnungsvoll, da er so ein junger Mann ist und das Schlimmste ist nur, weil ich kenne meinen Freund eigentlich nur, dass er der Coole ist und alles. Ist er jetzt mal nicht mehr so cool. Das war für mich so super schlimm, dass der geweint hat. Gut, aber das ist aber auch vielleicht auch ganz okay, dass er mal geweint hat. Und vielleicht hat ihn das jetzt auch mal ein bisschen aufgerüttelt, noch mehr auf seinen Körper zu achten. Das hat er aber auch schon im Krankenhaus gesagt, als er noch nicht den Anfall hatte, den Schlaganfall. Da hat er auch schon gesagt, dass er sich jetzt mehr darum kümmern will und so. Also Jennifer, ich drücke dir und deinem Freund, vor allen Dingen jetzt erstmal deinem Freund natürlich, die Daumen, dass er und dass ihr da gut durchkommt. Ja. Und ich weiß nicht, ob er mich kennt. Du kannst ihm ja vielleicht auch nette Grüße von mir ausrichten. Ja, mache ich. Gute Genesungswünsche. Ja. Und wir drücken alle die Daumen, dass es bergauf geht und vielleicht ist er in einem, wie auch, wie ich es gerade sagte, vielleicht auch in einem halben Jahr wieder ziemlich fit ist. Ja. Würde mich freuen, wenn du dich nur mit mir melden würdest. Ja, ich versuche es. Ist ziemlich schwer bei euch durchzukommen. Vielleicht nur so Anfang des Jahres, wie so der Stand der Dinge ist. Hm. Ja? Ja. Alles Gute, Jennifer. Okay, danke schön. Tschüss. Marco ist hier, 16 Jahre alt. Hallo, hallo. Ja, hallo Jürgen. Hallo Marco. Also, es geht darum, ich rufe zum gestrigen Thema Schockmomente an. Ja. Und zwar, ich bin vor ungefähr 5 Jahren von einer Klassenkameradin in die Leichenhalle vom katholischen Friedhof bei uns eingesperrt worden. Wie bitte? Das ist aber nur... Halt, nochmal, wer hat dich so eingesperrt? Die Klassenkameradin? Genau, richtig. Und zwar ist das so passiert, ich interessiere mich sehr für Kirchen. Ja. Und ich spiele auch Orgel bei uns in der Kirche. Und bei uns auf dem Friedhof, da ist halt diese kleine Kapelle. Du spielst schon Orgel in der Kirche, das ist ja auch toll, ja. Mit 16. Ja. Ja. Okay. Da kann ich mir ein bisschen nebenbei was von dir. Mhm, und dann hat die gesagt, ja, da ist eine ganz tolle Kapelle am Friedhof und ich habe den Schlüssel aus dem Krankenhaus, habe ich den gekriegt, also da kann man sich den holen. Und dann sind wir da reingegangen, da war dann erst diese Kapelle vorne. Und dann sagt sie, ja, macht ihr nochmal einen schönen Tag, knallt die Tür zu und haut ab, schließt zu und rennt weg. Um wie viel Uhr war das? Das war ungefähr, also nach der Schule, so ungefähr 1-2 Uhr. Was befand sich in der Leichenhalle? Ja, also das war zuerst mal, war das diese Kapelle und dann habe ich eine Türe da aufgemacht und dann sah ich so einen langen Flur, wo so lauter Türen waren, wo Zahlen drauf waren. Mhm. Auf einer Tür war eine Karte, da stand ein Name drauf. Mhm. Ich habe die Tür aufgemacht und ja, sah dann da eine Leiche im Sarg liegen, ein Mann. Weil der Sarg zu oder auf? Der war auf. Ja, auf. Wieso, wieso hast du überhaupt dann den Mut gehabt, diese Tür aufzumachen? Ja, ich dachte, ich wusste damals noch überhaupt nicht, dass es sowas gibt. Mhm. Und so eine Leichenhalle, wo man sich dann verabschieden kann von den Verstorbenen. Und die also in den einzelnen kleinen Räumen so liegen, die, genau. Die Leichen, die Särge. Das sind so Kühlräume, richtig. Mhm. Wie groß sind die? So richtig wie Räume, so hoch auch wie Räume? Ja, ich sag mal, nee, das ist ja wie so ein Gäste-WC, sag ich mal. Also, nicht so groß. Ja, und da war halt alles mit Blumen geschmückt und der Mann hatte einen Anzug an und die Hände gefaltet und einen Rosenkranz um die Hände und ich habe mich total erschrocken. Bist du denn, nun, das sind ja zwei verschiedene Sachen, die Tür aufmachen und dann mal reingucken und sogar vielleicht einen Schritt da reinzugehen. Bist du einen Schritt da reingegangen? Ich bin einen Schritt da reingegangen nachher, also als der Schock vorbei war und ich habe geguckt. Und ich bin ungefähr 4 Stunden bin ich noch in der Halle geblieben, weil ich wusste nicht, wie ich da rauskommen soll. 4 Stunden warst du in der Halle? Hast du die anderen Türen auch aufgemacht? Ja, aber da war niemand drin und in dem Raum, wo der dann der Tote lag, war so ein Fenster und das war offen und da war so ein Fliegengitter vor. Mhm. Also das Fenster ist auf, weil da hat es ziemlich unangenehm gerochen, nach Verwesung und so. Und da bin ich dann später dann raus und ich bin dann tagelang danach noch immer wieder zu der Halle gegangen und hab da also durch die Fenster geguckt, von hinten konnte man da so, da lagen so alte Grabsteine. Moment mal langsam, wie bist du denn da rausgekommen? Du warst ja nur eingeschlossen. Ja, da ist ja dieses Fenster, wie gesagt, und da stand so eine Bank, die stand in jedem Raum stand so eine Bank, da können sich dann die Verwandten sicher hinsetzen und sich verabschieden. Also du bist doch durch das Fenster geklettert. Genau. Das aber da war noch ein Fliegengitter vor. Ja, das habe ich abgerissen. Also das Fenster war nur so groß wie so ein Fernseher ungefähr. Das heißt, du kamst da eben da durch? Ja, ich kam da so eben durch. Und bist dann so mit rausgekommen? Genau. Hast das hinterher irgendjemandem da erzählt, der dafür verantwortlich ist? Die werden sich auch gewundert haben, dass das Fliegengitter da rausgerissen war und die Tür aufstand. Nee, also ich habe mit meiner Mutter darüber gesprochen und also die ist grundsätzlich eine, die versucht, jeden Problem aus dem Weg zu gehen und die hat gesagt, ja, kümmere dich mal nicht mehr drum, aber ich habe da Tage danach noch drunter gelitten und Albträume gehabt und so. So, und dann hast du mir gerade erzählt, du bist dann immer wieder dahin gegangen? Ja, und zwar, also ich, das war dann reine Neugier. Also ich habe, also wie gesagt, ich war 4 Stunden da und habe immer mehr, die Ängste bei mir sind immer weniger geworden. Was hast du denn eigentlich in diesen 4 Stunden gemacht? Ich habe hin und her gelaufen und ich habe mindestens eine Stunde auf der Bank gesessen und habe mir diesen Menschen da angeguckt. Ne? Ist das nicht irrsinnig gruselig, wenn man neben einer wildfremden Leiche sitzt, eingesperrt ist in einer Leichenhalle, vier Stunden lang sich da hinzusetzen und den anzugucken? Ja klar, also es ist ja nur ein Mensch, ne? Also und also das ist so weit gekommen, dass ich mittlerweile bis heute zum Bestattungsinstitut gehe und da aushelfe. Und zwar kam das so, 99 ist mein Vater verstorben an Krebs und der war dann auch in dieser Leichenhalle und da war ich dann das erste Mal nach diesem Vorfall wieder da drin. Und Moment mal, ja. 99 ist der Vater verstorben? Ja, 96 ist das gewesen, wo ich da eingesperrt worden bin. Und 3 Jahre später ist dann mein Vater gestorben. 96? Gesagt, 96, ja. Das war vor fünf Jahren. Da war ich 11. Du warst als 11-jähriges Kind 4 Stunden in der Leichenhalle eingesperrt? Ja, ich wusste mir da nicht zu helfen. Ne? Die Türen waren. Aber da hast du doch keine Orgel gespielt in der Zeit. Doch, da auch schon. Mit 11 Jahren? Ja, ich mach das 8 Jahre schon. Mhm. Ja, und wie gesagt, mein Vater ist verstorben und war auch da. Und dann war ich das erste Mal wieder da drin. Und bis dahin war ich immer nur zur Halle hingegangen und habe versucht, durch die Fenster zu gucken. Aber habe auch nie so viel gesehen. Ja, und dann hat mich das interessiert. Wie kommt da ein Toter hin? Wie wird der angezogen? Wie läuft das? Was macht man mit dem bis zur Beerdigung? Und dann kam ein Jahr später ein Schulpraktikum bei uns. Und dann habe ich mir eine Praktikumsstelle im Bestattungsinstitut gesucht bei uns. Das wird immer doller. Ja, also, ich habe da... Guck mal, du bist da ein bisschen seltsam drauf, ne? Für dein Alter. Ja, ich habe da eine richtige Neigung für mittlerweile. Die Schule hat dem zugestimmt, dass du ein Praktikum in einem Bestattungsinstitut machen kannst? Ja, haben die. Das war 2 Wochen lang und da habe ich viel gesehen. Da warst du nochmal wie alt? Da war ich dann ungefähr, ja, so 14, 15. Und die Schule schickt einen 14-jährigen Jungen in einem Bestattungsinstitut, glaube ich nicht. Ja, also man kann sich das ja selber aussuchen. Ja, man kann sich selber aussuchen, aber die haben natürlich letztendlich auch noch einen Blick drauf. Die fragen doch natürlich, was die Praktikanten da zu tun haben. Und die werden doch nicht einen 14-jährigen Jungen mit an einen Sarg lassen. Natürlich. Also jetzt haben wir im November wieder ein Praktikum, 3 Wochen, und ich mache das wieder da. Ja, du bist ja auch schon 16. Ja. Und wer ist jetzt, wir haben jetzt wieder ein Praktikum, die Schule, nochmal ein Praktikum? Ja, meine Klasse, also das 10. Schuljahr. Und deine Mutter hat auch nichts dagegen gesagt, dass du mit 14 in ein Bestattungsinstitut gehst? Also am Anfang war die da ziemlich skeptisch, aber die hat sich mittlerweile damit abgefunden. Was hast du denn dann mit deinen 14 Jahren da tun müssen während des Praktikums? Also da noch nicht so viel. Also ich habe viel Schreibkram mitgekriegt. Auf dem Standesamt war ich immer mitgefahren. Und dann halt Särge ausschlagen und auspolstern und lackieren. Mhm. Und dann, wie gesagt, war ich, also bis heute gehe ich noch dahin zum Helfen. Mhm. Und jetzt mittlerweile, also seit ich 16 bin, darf ich da auch mehr machen. Wir fahren zum Altenheim, die Verstorbenen holen. Mhm. Im Krankenhaus, ja, ziehen die an und bringen die dann halt in die Leichenhalle. Ne? Also, ich glaube ja, Marco, dass viele gerade immerzu, so wie ich auch gedacht haben, was erzählt der da? Das ist kein Quatsch. Nein, aber ich glaube mittlerweile jetzt auch, dass du einfach ein ungewöhnlicher junger Mann bist. Ja, der so ein bisschen seltsam gestrickt ist und daher solche Dinge früh angefangen hat zu tun und sie jetzt immer noch macht. Da liege ich richtig, ne? Ja. Hast du jetzt deinen Traumberuf entdeckt? Willst du Bestatter werden? Ja, also das ist kein Ausbildungsberuf. Ich möchte gern Schreiner werden und dann später umsteigen. Ist das kein Ausbildungsberuf, Bestatter? Ich meine... Ja, also da wird dran gearbeitet, aber es ist noch nicht fest. Also wie gesagt... Gut, ich hatte einen Onkel, will ich dir auch kurz vielleicht erzählen, einen Onkel. Mhm. Der war Schreiner, der hatte ein kleines Möbelhaus und der war auch Bestatter. Das war alles in einem Aufwasch. Und immer wenn ich zu Besuch bei denen war und mit meinen Cousinen und Cousins, da sind wir immer heimlich in den Raum gegangen, wo die Särge aufgestellt waren und haben uns in die Särge reingelegt und den Sargdeckel zugemacht und gewartet, bis die Erwachsenen kamen. Und wenn die Erwachsenen kamen, haben wir den Sargdeckel mit Vollschmackes aufgemacht und haben geschrien. Und dann rannten unsere Mütter immer auch schreiend aus dem Zimmer raus, aus dem Raum raus. Nee, das hätte ich mich nicht getraut. Also hätte ich zu viel Angst gehabt, dass einer den nachher zuschraubt. Ja, stimmt. Ja, so weit haben wir nicht gedacht. Also, die Richtung ist, du hast irgendeinen Spaß an solchen Sachen. Ja, wie gesagt, also das ganze Gebiet, Kirche, Friedhof. Mhm. Und du bist auch Orgelspieler. Ich meine, du hast ja auch ein musikalisches Talent, wenn du so lange schon sowas machst. Ja, sicher. Ich spiele jeden Sonntag bei uns in der Kirche und ja, kann mir dann noch was nebenbei verdienen. Also, übrigens, Harald Schmidt hat es genauso gemacht wie du. Auch echt? Mit der Begründung, ja, auch. Er hat auch in der Kirche gespielt. Ich wollte mir ja auch gerne was nebenbei verdienen, hat er auch immer gesagt. Mhm. Also, du hast mir seltsame Sachen erzählt. Und ich sag's nochmal, gerade war ich ein bisschen irritiert, aber jetzt nehme ich dir das schon so ab, wie du es mir erzählt hast. Mhm. Traumberuf ist irgendwas dann mit Schreinerei und eventuell dann in dieses Gewerbe auch einsteigen. Ja. Mhm. Kannst du viel Kohle mitmachen? Ja, gestorben wird immer, ne? Genau. Mhm. Genau. Bestattung hat goldenen Boden oder so, ne? Sagt man ja auch. Mhm. Marco! Ja. Das war's, ne? Also Schockmoment, um nochmal auf das Grundthema zurückzukommen, war die Sekunde, als du da eingeschlossen warst. Ja, diese Stunden. Genau, aber dann ging viel in dir vor und eine seltsame Wandlung vollzog sich. Ja, richtig. Ne? Hast du das Mädchen mal dir zur Brust genommen, die dich da eingesperrt hat, hinterher nochmal? Ja, also wie gesagt, die war in meiner Klasse und wir haben uns doof angeguckt und zwei Wochen später sind sie dann nach Düsseldorf gezogen. Ach so was. Dann war die weg. Marco, alles Gute. Mhm. Ich hoffe nicht, dass du mich irgendwann beerdigen wirst. Nee. Alles Gute, tschüss. Alles klar, danke, tschüss. 1.35 Uhr und 50 Sekunden. Jetzt machen wir eine kleine Pause. Jetzt brauchen wir eine kleine Pause. Genau. Hier ist Radio 1 Live mit der Telefon-Talkshow Domian. Heute Nacht, freie Themennacht. Ihr könnt mich anrufen, wenn ihr gerne mit mir reden wollt, egal über welches Thema. Telefonnummer 0800 5678 111. Begrüße jetzt herzlich die Anna. Und Anna ist 18 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo. Hallo Anna, was ist dein Thema? Ich habe eigentlich kein richtiges Thema. Ich wollte einfach nur so anrufen. Finde ich gut. Dankeschön. Ja, wie geht's dir denn dann so? Dann plaudern wir einfach mal irgendwie. Ja, also momentan eigentlich nicht so schlimm. Ich hab zu Hause was zu essen. Keine ja, hast ein Bett? Genau. Musst nicht frieren? Nein. Das ist alles schon mal... Ich bin aufgeregt, dass ich durchgekommen bin eigentlich. Ja. Also der Anna geht's gut. Ja, wir ganz okay. Zu Hause. Also so gesehen, ich hab alles, was man braucht. So. Ja. Aber, ja, so geht's mir nicht so gut eigentlich. Ich überlege voll oft und ich fühle mich nicht wohl. Achso, eigentlich geht's dir gut, aber eigentlich ja, auch nicht. Ja, ich meine, ich habe alle Sachen, die man braucht, so, aber trotzdem bist du unzufrieden. Genau. Hm. Wenn man unzufrieden ist und ein bisschen drüber nachdenkt, kommt man ja meistens so auf die Idee, was einem fehlt. Wenn du dir jetzt einen Wunsch erfüllen könntest. Oder wenn ich dir jetzt einen Wunsch erfüllen könnte, was? Ja, was könnte ich dir? Ja, ich bin eine Fee und zauber dir was. Dann würde ich mir wünschen, dass, aber das geht natürlich nicht, dass die Zeit zurückgedreht wird und ich irgendwie Sachen anders machen würde. Ah, wie weit sollte ich die Zeit zurückdrehen? Am besten so weit weg, wie es geht. Und welche Sachen würde... Nein, ich weiß nicht. Also, so die letzten 2 Jahre waren nicht so gut. Was war der größte Fehler, den du gemacht hast in den letzten 2 Jahren? Das kann ich so auch eigentlich nicht sagen. Es waren viele kleine Fehler, die sich dann irgendwie gesteigert haben. Es ist nicht so, dass da ein großer Fehler war. Hm. Es ist irgendwie, ich weiß auch nicht, wie das alles gekommen ist. Du kannst dich da mit diesen Aussagen relativ wenig anfangen. du sagst, du bist unzufrieden, da war ein Fehler, du weißt aber nicht, welche Fehler. Genau, du musst mir schon irgendwie so eine Richtung, Anna, musst du mir schon irgendwie sagen. Ja, soll ich jetzt einfach erzählen, oder? Ja, klar. Also, ja, also, früher war das halt, ich bin zur Schule gegangen, hatte Training. Was hast du trainiert? Ich habe Eislaufen trainiert. Als Leistungssport? Ja, genau. Ja. Entschuldige, die Leitung ist nicht sehr toll, deswegen muss ich ab und zu mal so nachfragen. Okay, kein Problem. Also, ich bin immer nervös, deswegen frage ich auch nach. Ja, also du hast trainiert Eiskunstlauf? Ja, genau. Als Leistungssport? Genau. Das ist ja schon eine tolle Sache, da muss man sicher sehr viel arbeiten und sehr viel trainieren. Ja, weil es war halt, ich bin da reingewachsen, ich war ganz klein, wo ich angefangen habe. Ja. Und das ist einfach nur, dass man nichts anderes kennt und das ist normal so. Für einen. Nun hat man da ja Ziele vor Augen und man will etwas erreichen. Trainierst du heute? Genau, ich hatte richtig so Ziele vor Augen, da, keine Ahnung, Weltmeisterschaften, Olympien und so. Und trainierst du heute auch noch als? Nein, heute trainiere ich nicht mehr. Was machst du denn heute? Heute mache ich gar nichts eigentlich. Von was lebst du? Ich habe das schon davor erzählt, ich verdiene halt mein Geld illegal. Illegal? Genau. Was heißt das? Handelst du mit Drogen oder wie? Ich handle nicht, ich nehme Drogen und ich verdiene mein Geld, indem ich Männern Gefallen tue. Und das bezahlen sie mir dann halt. Du arbeitest als Hure. Autsch. Ja, du kann man. Die meisten, die das machen, die finden das nicht schlimm, wenn man, so habe ich die Erfahrung gemacht, wenn man sie Huren nennt, ist das okay. Also als Prostituierte arbeitest du. Ja, das sehe ich eigentlich nicht so, weil ich mache das erst seit 2 Monaten. Ich bin von einer Freundin darauf gekommen, weil ich weiß nicht, ich habe Schule geschmissen, ich habe Training geschmissen, ich habe gar nichts da. Ich verstehe mich mit meiner Familie überhaupt nicht mehr. So, jetzt kann ich auch dich viel besser verstehen, dass du unzufrieden bist. Ja, aber gerade am Anfang war das so verschwommen. Ja, weil ich weiß nicht, ich sehe das alles und sehe, dass es normal ist, weil es passiert mir halt und ich hätte das früher nie gedacht. Und ich glaube auch, dass dir das auch peinlich ist, das so zu erzählen. Ja, ist es mir auch. Seit zwei Monaten sagst du, gehst du als Prostituierte. Ja, und das war eigentlich weniger wegen dem Geld. Es war, weiß nicht, halt Drogen, würde ich auch sagen, dass es im Spiel war. Du nimmst also regelmäßig Drogen? Ja, schon. Was für Drogen nimmst du? Ich nehme, es ist nicht regelmäßig, aber schon ziemlich oft. Ecstasy zum Beispiel, Heroin, aber das ist eigentlich eine andere Sache, das ist okay, das ist manchmal auf Partys. Nee, lass mich einfach mal ganz klar fragen. Also du nimmst Drogen, Ecstasy, Heroin auch, was ja schon eine harte Nummer ist, Kokain auch? Das weniger, nein. So, gehst du auf den Strich, um dir diese Drogen zu finanzieren? Nein, das nicht, das ist es eben. Es war weniger wegen dem Finanziellen. Warum gehst du dann auf den Strich? Ja, es war halt so, dass meine Freundin, die hat das schon ein paar Mal gemacht. Und das ist eigentlich, das ist gar nicht so, wie man das aus dem Fernsehen kennt. Das ist ganz okay eigentlich, ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Achso, du findest das ganz okay. Ich habe das und ich habe das einmal gemacht. Und es war wirklich nicht wegen dem Geld, ich weiß auch nicht. Also du hast es gemacht, weil es dir Spaß macht, oder wie? Nein, auch nicht. Ja gut, erklär es mir richtig. Du sagst, du machst es nicht wegen des Geldes, sondern weswegen machst du es? Scheiße. Nee, da gibt's doch eine klare Antwort drauf, Anna. Ja, die hast du auch. Du willst mir das noch nicht richtig sagen. Das Geld spielt keine Rolle. Warum gehst du auf den Strich? Spielt das Geld auch eine Rolle im Endeffekt. Einfach, du könntest dich auch ohne Geld machen. Aber es ist halt, ich weiß nicht, ich brauche dann die Zuneigung vielleicht, ich weiß es nicht, irgendeine Aufgabe. Ja. Ich denke, es war mir so, dass ich mir etwas Schlimmes antun wollte, was wirklich Schlimmes. Ich weiß nicht. Lass mich nochmal ein Stück zurückgehen und fragen, warum du das Training als Eiskunstläuferin aufgegeben hast. Das weiß ich auch nicht. Ich denke, das war wegen meinen Eltern, dass sie sich geschieden haben. Mit meiner Mutter habe ich mich nicht verstanden. Ich habe einen Bruder und mit dem habe ich auch mich nie verstanden. Mhm. Und ich muss dazu sagen, dass ich ursprünglich aus Russland bin. Und ich fühle mich in Deutschland auch nicht ganz wohl, weil es ist nicht meine Sprache. Und du sprichst sehr gut Deutsch. Das ist was anderes. Gut, ich verstehe, das ist nicht deine Muttersprache, klar. Mhm. Ja, und das sind halt, es war ein paar Mal zu viel und ich habe einfach alles geschmissen. Und nein, es war nicht auf einmal zu viel. wurde einfach immer näher. Mhm. Und irgendwann ging also ich finde jetzt diesen Hinweis auch noch richtig von dir oder auch interessant, dass du sagst, ich bin nicht aus Deutschland. Das macht mir vielleicht auch noch klarer, was alles auf dich eingebrochen ist oder was da zusammengebrochen ist. Vielleicht auch an Druck, der auf dich ausgeübt worden ist. Vielleicht war dieses Training auch sehr hart für dich. Dann hast du Probleme in der Familie gehabt mit deinen Eltern. Genau. Und du sagst, ich mache das irgendwie, weil ich Zuneigung brauche. Obwohl du natürlich da keine Zuneigung bekommst, sondern du bist eine Ware. Mehr bist du nicht. Du bist die wahre Frau. Und dafür bezahlt man dich. Ja. Also befindest du dich eigentlich in einer richtig großen Lebenskrise, ne? Ja, das stimmt und das ist es eben. Und da kommen die Drogen, die Drogengeschichten auch noch dazu, die auch sehr schnell aus der Bahn... Aber das kriege ich auf jeden Fall unter Kontrolle. Sagt man, Anna, sagt man immer so. Sagt man immer so. Das haben ja schon ganz viele Leute gesagt, aber da bin ich mir wirklich sicher, ich kann mich da beherrschen. Das ist eigentlich die einzige Sache. So, wenn ich habe ja gerade diese Frage gestellt, von wegen, ich bin eine Fee und könnte dir etwas zaubern. Ich glaube, ich würde dich erst einmal aus dieser Szene, aus diesem Leben herauszaubern. Ist das richtig? Ist das gut? Ja, das wäre gut. Einerseits würde ich das lieber gerne weiterziehen, weil es eigentlich okay ist so. Aber andererseits, wenn ich überlege, wie es früher war, es war eigentlich viel besser. Mhm. Hast du nicht die Sehnsucht auch danach, eigentlich einen normalen Beruf auszuüben, vielleicht auch in normalen Verhältnissen zu leben? Eigentlich nicht, im Moment noch nicht. Ich bin einfach, weiß nicht, es geht nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich jeden Tag irgendwie dasselbe tue, von 8 Uhr morgens bis 4 Uhr nachmittags. Aber die Alternative zum jeden Tag dasselbe tun, ist ja nicht unbedingt auf den Strich zu gehen. Da gibt es ja noch viele andere Tätigkeiten, die man sich suchen kann. Wie ist denn das für dich, Anna, wie ist denn das für dich, wenn du mit wildfremden Männern schläfst? Also ich muss dazu sagen, es war bis jetzt ziemlich okay, weil wenn ich etwas nicht machen wollte, habe ich das auch gesagt und es war auch viel. Mhm. Also, es ist dann halt eine Stunde und da kriege ich ziemlich viel Geld. Wie viel kriegst du? Ich krieg 400 Mark für eine Stunde, 120 Mark muss ich dann abgeben. An wen? An eine Frau, die mich vermittelt. Ah, also ist deine Zuhälterin quasi. Ja, sozusagen. Ja. Also, ich glaube, und das hast du ja selbst auch gerade gesagt, dass wenn du das vielleicht auch noch gar nicht so richtig formulieren kannst, so für dich so ganz entscheidend und grundsätzlich, was nicht in Ordnung ist in deinem Leben. Mhm. Ne, so fing unser Gespräch ja vorhin auch an. Und ich glaube, dass da ganz viele Zusammenhänge sind, deine Herkunft, deine Identität, das vielleicht nicht richtig eingelebt sein in Deutschland, das nicht hier sein wollen in Deutschland und weiß ich was alles noch. Vielleicht auch noch viele Familienprobleme. Das ist, glaube ich, sehr, sehr kompliziert und sehr komplex, dass wir das gar nicht hier in aller Öffentlichkeit im Radio besprechen können. Ja. Ich möchte sehr gerne, dass du mit meiner Psychologin, die eine sehr nette Frau ist und die heißt auch Anna, genau wie du, okay, jetzt mal ein bisschen ausführlicher noch dich am Telefon unterhältst. Ja, okay. Also ja, du weißt, das geht so, du legst bitte auf und die Anna ruft dich gleich an. Okay, alles klar, danke. Alles Gute. Ja, tschüss. Viel Glück, tschüss. Evelyn, 22 Jahre alt. Ja, hallo. Klaus Kinski ist im Fernsehen, sehe ich hier gerade. Kennst du noch Klaus Kinski? Nee. Klaus Kinski ist ein ganz verrückter Schauspieler gewesen. Ein deutscher Weltstar. Naja. Das ist jetzt aber nicht das Thema, sondern du bist das Thema. Ja. Du bist 22 Jahre alt und hast mich angerufen. Ja, ich möchte mit dir über unser Kind reden. Was? Über unser Kind? Nein, mein Mann ist mir. Nein, neben mir. Ist Frühgeburt gewesen. Ja. Und ist jetzt 8 Monate alt, sie ist im Februar geboren und liegt immer noch im Krankenhaus. 8 Monate alt und liegt immer noch im Krankenhaus? Ja, wird jetzt fast 9. Wie geht es ihr denn im Moment? Moment geht es. Heute gab es wieder so einen Rückfall. Was heißt denn eigentlich Frühgeburt? Wann ist es denn geboren? Sie ist am 13. Februar geboren, 3 Monate zu früh. Drei Monate zu früh. Mhm. Mit 690 Gramm. Also ganz, ganz klein und ganz zart. Handvoll Leben. Eine Handvoll Leben. 33 Zentimeter war sie groß. Und kam dann, ist das heutzutage noch so, dass man die kleinen Würmer in so einen Brutkasten legt? Ja, die war ein Inkubator. Ja. Anders. Und liegt sie da immer noch drin? Nein, mittlerweile liegt sie in einem Gitterbettchen. Die wiegt mittlerweile 3700 Gramm. Also ist ein richtig strammes Mädchen geworden. Ja, aber immer noch schwer krank. Hat einen Luftröhrenschnitt, weil sie Probleme mit der Lunge hat. Da gibt es zu viel zu erzählen. Also Infektionen ohne Ende. Infektionen ohne Ende. Das heißt also, das Problem ist nicht nur, dass sie so unterentwickelt ist, sondern dass sie auch wirklich erkrankt ist dabei. Das fing damit an, dass sie 2 Tage nach der Geburt einen Blähbauch gekriegt hat, dass sie einen Tennisball großen Hubbel auf dem Bauch hatte. Ja. Ja, dann ist sie in OP, 2 Tage alt, OP gekommen und da hat man ihren künstlichen Darmausgang gemacht. Mhm. Der ist aber mittlerweile wieder vor circa 2 Monaten zurückverlegt worden. Mhm. Mein Gott, an so einem kleinen Würmchen schneiden die rum und operieren. Und ja, die hat mittlerweile 5. OP. Unglaublich, unglaublich. Danach ging es eigentlich, da hat sie auch die Flasche genommen. Mhm. Also haben wir ihr die Flasche gegeben und da so. Und dann hat sie so ganz urplötzlich wieder einen Blähbauch gekriegt. Das war dann eine schwere Bauchfellentzündung. Mhm. Hat sie im Moment auch irgendwas Akutes? Ist eine Infekt nicht direkt. Die hat jetzt den Luftröhrenschnitt vor 2 Wochen gekriegt und dann kann man auf dieses Röhrchen, das nennt man eine Nase, draufsetzen. Da kriegt sie dann nur feuchten Sauerstoff zu. Mhm. Aber dann hat sie jetzt wohl wieder viel Sekret in der Lunge. Die ist total verschleimt. Mhm. Und jetzt muss sie wieder durch so ein Beatmungssystem, ist dann an diesen Luftröhrenschnitt, also an diesen Röhrchen im Hals ist dann angeschlossen. Ja. Bist du, seid ihr jeden Tag bei ihr? Ich bin jeden Tag bei ihr, mein Mann kann nicht jeden Tag, weil er geht auch arbeiten. Und klar. Wie viele Stunden bist du bei ihr? 5, 6, manchmal 3, immer so. Manchmal habe ich auch so Tage, da halte ich es nicht lange da aus, weil es ist eine Intensivstation, es sind auch noch andere Kinder mit auf dem Zimmer. Dann sind hier alle an Maschinen oder Geräte angeschlossen. Mhm. Da piept es andauernd. Du bist wahrscheinlich mit den Nerven ganz blank, ne? Ja, ganz fertig. Ich rede auch momentan mit einer Frau vom sozialen Dienst in der Klinik. Ja. Aber das ist dann auch nur, da habe ich bisher 2 Gespräche mitgeführt, weil die haben da von der Station. Da auf Station ist selber keine Psychologin, das ist eine Intensivstation. Ja, verstehe. Wie ist denn die Prognose der Ärzte? Sagen Sie, das ist alles sehr schlimm und sehr kompliziert, aber wir sind guter Dinge, dass wir sie nicht. Sagen Sie, ist schwer krank. Also vor nächstes Jahr, April, Mai, kriegen wir sie nicht nach Hause. Wir kriegen sie auch mit diesem Luftröhrenschnitt nach Hause. Vor nächstes Jahr, April, Mai? Nee. Also kriegt ihr sie nicht nach Hause? Ja, wahrscheinlich nicht. Es ist immer bei ihr so 2 Schritte vor, wieder 1 Schritt zurück. Ich meine, sie hat jetzt in den letzten 2 Wochen einen Fortschritt gemacht, dass sie nur mit dieser Nase auf diesem Luftröhrenschnitt alleine geatmet hat. Nur dann komme ich heute an, da kommt der Arzt auf mich zu, ich muss Ihnen eine schlechte Nachricht machen. Wir mussten sie wieder an diesem Beatmungssystem anschließen, weil die hat er mir ein Röntgenbild gezeigt, war die Lunge wieder ziemlich voller Sekret. Du hast gerade gesagt, wenn sie nach Hause kommt irgendwann, kommt sie mit diesem Luftröhrenschnitt nach Hause. Ja. Was bedeutet das konkret? Das bedeutet, ja, dass ich sie hier nachts an so einer Sauerstoffflasche anschließen muss. Sie kann selbstständig mit diesem Schnitt atmen, durch so ein Röhrchen durch. Also schreien oder so kann sie gar nicht. Weil ist halt. Ja, und ich muss dann alles sie absaugen können, im Notfall handeln können, wenn sie mal keine Luft kriegt, sie bebeuteln können. Und das kriege ich jetzt zurzeit mehr oder weniger beigebracht. Heißt denn das, dass das Kind immer behindert sein wird? Das steht noch nicht fest. Sie hat die Augen auf, sie spielt auch mit so einem Mobile oder so. Die Ärzte haben gesagt, den Luftröhrenschnitt kann man auch wieder zurückverlegen. Nach einem Jahr oder so. Die machen das nicht vor einem Jahr. Ja, ja. Kann man was über ihre geistige Entwicklung sagen? Nicht so viel. Die ist ziemlich zurück. Die ist jetzt auf einem Stand von einem Neugeborenen. Die guckt auch so. Heute hatte ich sie auf dem Arm und war auch sehr zufrieden oder so. Aber die ist halt durch. Die wird ja, weil die dieses Sekret in der Lunge hat, muss sie sehr oft, hat sie Schleim und muss abgesaugt werden mit so einem Gerät. Hast du manchmal das Gefühl in der letzten Zeit gehabt, ich kann nicht mehr? Das habe ich jeden Tag. Ich sage auch jeden Tag, heute habe ich wieder zu meinem Mann gesagt, so heute fahre ich mal nicht sein an. Aber das kann ich auch nicht. Ich habe mal, mein Mann und ich haben uns zwischendurch mal so Tage gemacht, da sind dann meine Eltern da hingefahren oder so, dass wir mal gleich in der Sauna gegangen sind oder Schwimmbad oder... Gibt es, ertappst du dich bei Gedanken, die vielleicht sogar ja auch verständlich wären, nach dem, was ihr jetzt mitmacht oder was euch noch bevorsteht, dass du denkst, wäre es vielleicht besser, wenn sie friedlich gestorben wäre? Habe ich damals gedacht. Es war einmal so eine Situation, da kam ich da an und dann habe ich vor diesem Bettchen gestanden, da hat sie sich aufgeregt, da ist sie blau angelaufen und direkt mit der Herzfrequenz runter. Da ist eine Schwester gelaufen gekommen, hat sie reanimiert. Mhm. Und dann raus und dann, vorher habe ich mit dem Arzt schon darüber geredet, weil sie sowas schon mal gemacht hat, wo ich nicht dabei war, dass sie ein Kind in der Risiko plötzlicher Kindstod wäre. Mhm. Und jetzt haben die das letzte Mal mit, also schon mit mir darüber geredet, wie es wäre, wenn es nochmal wäre. Mhm. Wie wäre es für dich? Ich weiß nicht, grausam. Wir haben beschlossen, wenn es nochmal wäre und sie wirklich keinen Sinn mehr sehen, die Ärzte sie nochmal zu reanimieren, dass sie dann wirklich sterben soll. Mhm. Nur aus diesem Grund, ich habe letztens auch mit den Ärzten da schon drüber geredet, ich habe jeden Tag Angst, ins Krankenhaus zu kommen und zu sagen, dass die Ärzte sagen, ist nicht mehr, da haben die mich beruhigt. Die würden mich zu jeder Tag- und Nachtzeit anrufen und sagen, dass wir noch früh genug da sind und sie lebend sehen oder so. Wie geht dein Mann damit um? Mein Mann ist so eine Person, der redet da unheimlich wenig drüber. Ist er eigentlich jetzt bei dir im Zimmer? Ja, der sitzt neben mir. Würde er gerne ein paar Worte mit mir reden oder möchte er das nicht? Ich weiß es nicht. Ja, ich möchte ihn jetzt nicht zwingen, ich dachte... Ist halt so eine Person, der ist unheimlich ruhig. Ich bin halt mehr die... Du meinst lieber nicht... Er schüttelt gerade den Kopf. Okay. Ist nervös. Vielleicht ist nervöser wie ich. Ja. Welche Auswirkungen hat das jetzt auf eure Beziehung, auf euren Kontakt, auf eure Ehe? Ihr seid verheiratet, ne? Ja. Mhm. Also, ich merke jetzt keine Auswirkungen. Ich meine, uns macht das unheimlich fertig. Und das Aber Leben dreht sich nur noch, wie heißt Michelle die Kleine, nur noch um Michelle. Ich wollte gerade sagen, ihr könnt doch eigentlich gar kein normales Leben führen. Wir versuchen es immer wieder, jetzt morgen Abend gehen wir zum Spieleabend oder so, aber das ist halt, geht halt nicht immer. Und die Freunde, die Verwandten, alle reden doch mit euch sicher darüber. Ja, ne? Manchmal nervt es einen auch, wenn dann immer wieder die Leute, ja, wie geht's denn immer, oder wenn man Leute längere Zeit nicht gesehen hat, um ihnen noch die komplette Zeit von daher nochmal neu zu erzählen oder so. Ich meine, ich freue mich darüber, dass sich Leute für uns interessieren. Heute war ich zum Beispiel mit meiner Mutter da. Und aber du hast gerade gesagt, da ist keine Psychologin auf dieser Intensivstation. Und eigentlich brauchtest du das jetzt immer so einen psychologischen Rückhalt halt auch. Ja. Ja, das würde ich dir sehr gerne anbieten, hier von meiner Seite aus, Evelyn. Du weißt ja, dass ich eine Psychologin immer bei mir habe hier im Hintergrund. Aus dem Grund rufe ich auch an. Ich rufe auch aus dem Grund an, ob sich vielleicht Eltern auch mal melden könnten bei dir und dass man sich mal mit denen auch in Bezug auf Luftröhrenschnitt oder so. Ja, gerne. Das machen wir. Wenn sich bei uns jemand meldet, dann werden wir das an dich weiterreichen. Und ich biete dir jetzt an, dass du mit meiner Psychologin, mit der Anna, ein paar Worte redest oder vielleicht auch ein paar viele Worte redest, so lange und so viel du möchtest. Mhm. Dann leg mal bitte auf und die Anna ruft dich gleich an. Ja, gut. Ja. Grüße deinen Mann herzlich von mir und ich wünsche euch und auch der Michelle alles Gute. Ja, vielleicht melde ich mich irgendwann mal. Gerne, sehr gerne, ja. Mach das. Ja, wir warten jedes Mal. Ich frage auch jedes Mal, wann ist es denn endlich so? Weil die Ärzte können einfach keine Auskunft darüber geben. Mhm. Weil es kann jeden Tag wieder so wie heute Rückschläge kommen. Mhm. Da hat auch schon unheimlich viele Infekte gehabt. Immer wieder. Kommt immer wieder was Neues. Aber du sagst Infekte. Das heißt, du hast dieses kleine Kind auch mit Medikamenten vollgepumpt ist, ne? Mit also Antibiotika und... Antibiotika ist noch nichts, was sie nicht gekriegt hat. Mhm. Aber es geht nun mal nicht anders. Sie muss auch öfters, weil sie sich so aufregt und weil sie dieses viele Sekret in der Lunge hat, wird sie ruhig gestellt. Also ich habe gerade ja auch gedacht, diese ersten Monate, sagt man doch immer, dass das so wichtig ist, ne, in der Entwicklung eines Kindes. Und wenn ein Kind so viele Monate im Krankenhaus liegt. Ich sag mal, sie ist so ein Kind, die führt gar nicht, die hat die Hände nur flach liegen, die führt die gar nicht zum Mund, weil sie auch Angst hat. Sie kann jetzt mittlerweile auch schlucken, sollte sie, aber weil... durch dieses Absaugen, sobald man ihr Nuki oder sowas im Mund tut, fängt die an zu würgen, weil sie Angst davor hat. Meinst du denn, dass sie dich erkennt? Das schon. Das schon. Merke ich auch. Und meinst du, dass ihr das gut tut, wenn du sie anfasst, wenn sie deine sie Wärme spürt? Unheimlich viel mit ihr. Jetzt die letzte Woche, weil sie unheimlich gut drauf war, habe ich sie im Kinderwagen gekriegt und bin mit ihr ein bisschen über Stationen am Monitore angeschlossen oder so. Und das hat ihr unheimlich gut gefallen. Sie braucht auch Beschäftigung. Mhm, ist auch so ein Kind, wenn sie keine Beschäftigung kriegt und sie gerade die Nahrung gekriegt hat, dann bricht sie danach, weil sie einfach Langeweile. Sie möchte, sie braucht Dauerbeschäftigung. Es geht nur mal auf einer Intensivstation nicht. Da ist ja nicht nur Michelle. Ja. Evelyn, wir machen das so, wie ich es dir gerade angeboten habe. Du legst bitte auf und Anna ruft dich gleich an. Ja, gut. Von Herzen alles Gute und ich melde mich nochmal, wenn Genesung für Michelle. Ja, bitte mach das, ja. Auf Wiederhören. Ja, gut, danke. Tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, das war's für heute und für diese Woche. Ich bedanke mich bei meinem Team, bei Thomas Reinke, Wolfram Spikowski, Kerstin Klinger, Nikolas Schelzig, Stefan Gehrig, Dorit Herber und Heide Schulz. Wir sind am Montag wieder da im Radio und im Fernsehen, in der Nacht vom Montag auf Dienstag mit einer freien Themennacht. Ihr könnt wieder anrufen zu jedem Thema. Und nächste Woche Dienstag, in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, heißt unser Thema Geheimnisse. Ich möchte mit euch über eure Geheimnisse reden. Da bin ich sehr gespannt, was ihr mir da alles so offenbaren werdet. Ich wünsche ein gutes und schönes Wochenende und sage auf Wiederhören bis Montagnacht.